Kundgabe 6655. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.09.1956. Ernste Mahnungen und Warnungen Gottes. Rettungsanker. Unaufhaltsam treibet ihr dem Abgrund entgegen, wenn ihr nicht selbst nach den Rettungsankern fasset, die euch immer wieder von meiner Liebe zugeworfen werden. Aber dieses Erfassen eines Rettungsankers erfordert euren Willen. Und dieser ist zu schwach oder auf ganz andere Ziele hingewandt, so dass ihr nicht dessen achtet, was für euch Rettung bedeuten könnte. Und so wird die Zeit bis zum Ende vergehen, ohne dass ihr gewillt seid, die Wege zu verlassen, die dem Abgrund zuführen. Und ihr könnet nicht daran gehindert werden. Und euch wird auch nicht mein ungewöhnliches Eingreifen zur Besinnung bringen. Ihr werdet es hinnehmen mit dem gleichen Unglauben, der euer Wesen ist zuvor. Ihr werdet gleichmütig alles verfolgen und wieder suchen, für euch zum Vorteil das Leben einzurichten und fortzuführen. Ihr werdet unberührt davon bleiben, was ein letzter Versuch sein soll, die Menschen wachzurufen und sie auf einen anderen Weg zu drängen. Aber ihr werdet nicht das letzte Ende aufhalten können, das dann für euch ein hartes Los bringen wird. Die Neubannung in den Schöpfungen der neuen Erde. Eurer Willensfreiheit wegen könnet ihr nicht gehindert werden in eurer Lebensführung. Ihr könnet nur durch Warnungen und Mahnungen wieder aufmerksam gemacht werden. Doch auch das hängt von eurem freien Willen ab, ob diese Warnungen und Mahnungen auf euch Eindruck machen, ob sie euch beeinflussen und anregen zu einer Willenswandlung. Und darum geht das irdische Leben scheinbar geordnet weiter. Es ist ein scheinbares Aufblühen zu beobachten, soweit es sich um irdische Pläne handelt. Es ist ein unermüdliches Schaffen und Wirken zu verfolgen, ein Ansammeln von irdischen Werten. Es zeigt sich erhöhte Lebenslust, Erfolg über Erfolg. Und es sind die Menschen zufrieden mit dieser irdischen Entwicklung, sowie diese ihnen körperlichen Vorteil, körperliches Wohlbehagen verschafft. Aber desto tiefer sinken sie geistig ab. Denn über dem irdischen Streben vergessen sie gänzlich ihre eigentliche Erdenaufgabe, dass sie seelisch ausreifen sollen. Diesen Zustand aber erkannte ich seit Ewigkeit. Und ihm entsprechend ist auch mein Heilsplan festgelegt worden, der dann ein Beenden der Entwicklungsperiode vorsieht, wenn keine geistigen Erfolge auf dieser Erde mehr ersichtlich sind. Und dieser Zeitpunkt ist bald gekommen, denn der geistig Strebenden gibt es nur sehr wenige, der nur weltlich Gerichteten aber unendlich viele. Und da der Sinn und Zweck der Erde nur die Aufwärtsentwicklung der Seele ist, diese aber nicht mehr als vordringlich beachtet wird, hat die Erde für diese Epoche ihre Mission erfüllt. Sie muss einer völlig neu geordneten Erde weichen, oder auch, es muss auf dieser Erde eine Neuordnung hergestellt werden, auf dass sie wieder ihrem eigentlichen Sinn und Zweck entspricht. Aber nimmermehr ist zu erwarten, dass sich die Menschen auf dieser Erde noch einmal wandeln. Sie treiben immer weiter nach unten, und ich halte diesen Absturz auf, indem ich sie erneut binde in den Schöpfungen der neuen Erde. Es gibt keine geistige Wandlung auf dieser Erde, wie es oft von denen angenommen wird, die an ein Beenden dieser Erdperiode nicht glauben wollen. Die Wandlung aber wird kommen, jedoch auf der neuen Erde wird sich ein geistig reiferes Menschengeschlecht finden, das nun wieder ein Leben führen wird nach meinem Willen und in steter Verbindung mit dem geistigen Reich. Auf dieser Erde aber kann ein solches Leben nimmermehr erwartet werden, weil der materielle Geist allzu sehr entwickelt ist, weil mein Gegner die Menschen gefesselt hält und sie selbst nicht sich ihm widersetzen. Also wird ihm entwunden werden, was er in die Tiefe stürzen zu können glaubte. Es wird durch die Neubannung ihm sein Anteil entrissen werden. Er selbst also wird entkräftet sein auf lange Zeit und die Menschen nicht mehr bedrängen können, weil diese sich mir hingegeben haben und seinem Einfluss entzogen sind. Doch das eine ist gewiss, dass ihr Menschen auf dieser Erde kurz vor dieser Wende steht, dass ihr mit einem Ende dieser Erde rechnen müsset und dass dieses Ende auch eine völlige Zerstörung der Erdoberfläche bedeutet, was auch das Ende von Mensch und Tier, also jeglicher Kreatur, einschließt. Darum ertönen euch Menschen immer wieder Worte der Liebe und Erbarmung. Darum höre ich nicht auf, euch Mahn- und Warnrufe zuzusenden. Darum werfe ich euch immer wieder Rettungsanker zu, weil ich euch helfen möchte, dass ihr in dem Strudel der Welt danach fasset und euch nicht weitertreiben lasset, weil ihr sonst unweigerlich in der Tiefe landet und einem qualvollen Los entgegengeht, der Neubannung in den Schöpfungen der neuen Erde. Amen.